Zweiter offener Brief an die Söhne des Bundes, Benai Brit. Ihr Gotteslästerer, hört ihr schon das Grollen kommenden Unheils? Das Fundament eurer Weltherrschaft zeigt Risse. Damit meine ich nicht die Krise der Bank. Euer Heiligstes, die Holocaustkirche, wankt. Bald stürzt sie ein. Das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland, euer Knecht, versetzt ihm die tödlichen Schläge, vermutlich nicht mit Absicht, sondern aus Dummheit. Es war das verdienstvolle Wirken der Publizistin Ursula Haferbeck, 90, das die Karlsruher Richter in eine Lage gebracht hat, dass sie nur noch Fehler machen konnten. Dabei haben sie den denkbar gröbsten ausgesucht. Sie haben es doch fertiggebracht, die Strafverfolgung der sogenannten Holocaustleugner mit dem Satz zu begründen, Zitat, »Die Leugnung, dass ein Verbrechen geschehen ist, ist ein Gutheißen eben dieses Verbrechens«, Zitat Ende. Mit diesem Spruch des höchsten Gerichtes ist die Bundesrepublik Deutschland als Unrechtsstaat gekennzeichnet, wenn sie denn ein Staat wäre. Sie ist aber eine Fremdherrschaft, wie der Vater des Grundgesetzes, der Staats- und Völkerrechtler Professor Dr. Carlo Schmidt, fach- und sachkundig als Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft klassifizierte. Mit uns Deutschen kann man vieles machen. Unsere Blauäugigkeit ist sprichwörtlich. Weil wir im Menschen grundsätzlich das Gute sehen, kann man mit Lügen bei uns viel erreichen. Ihr habt aber etwas Wichtiges übersehen. Wir haben, im Gegensatz zu euch, Anstand und Ehrgefühl. So verletzt es uns, wenn man uns zumutet, offensichtlichen Schwachsinn für die Wahrheit zu halten. Aber genau das habt ihr vermittelst eurer Richterpuppen versucht. Karlsruhe hat den Bogen überspannt. Ursula Haferbeck ist dadurch bekannt geworden, dass sie, eine Zeitzeugin, den von euch erhobenen Vorwurf gegen das deutsche Volk, es habe die europäische Judenheit in den Jahren 1941 bis 1945 fabrikmäßig abgeschlachtet, nicht gelten lassen wollte. Wir Deutschen glauben nicht an euren Gott Jahwe und seine unzähligen Völkermordandrohungen gegen die Völker, einschließlich seines Eigentumsvolkes. Ursula Haferbeck hält dafür, dass das deutsche Volk, ihr Volk, gar nicht fähig sei, den von euch behaupteten Völkermord zu begehen. Völkermord ist für sie ein so schreckliches und verwerfliches Verbrechen, dass sie mit all ihren Seelenkräften, jetzt auch noch im hohen Alter, um einen Freispruch für das deutsche Volk kämpft. Dafür sitzt sie jetzt mit 90 Jahren im Gefängnis. Und ihr? Was macht ihr? Ihr lasst durch eure Bauchredner verkünden, sie habe den behaupteten Völkermord an den Juden Europas gut geheißen. Das werdet ihr uns büßen. Ihr werdet es büßen mit dem Verlust der Weltherrschaft, die euch von eurem Gott versprochen wurde als Entschädigung dafür, dass ihr aufgrund des euch von Jahwe befohlenen Zerstörungswerkes von allen Völkern gehasst werdet. Jesaja 60, 12-16. Wir werden euch außer Macht setzen damit, dass wir den Völkern enthüllen, dass, was immer euch in der Weltgeschichte widerfahren sein mag, aus dem Willen Jahwes euch zugestoßen ist. Dass ihr demgemäß euren Eigentumsgott lästert, indem ihr vortäuscht, einem Götzen, dem deutschen Volk, dem edomitischen Germanien, in die Hände gefallen zu sein und Jahwe euch nicht helfen konnte. Ihr seid es doch gewesen, die dem christlichen Abendland den Atheismus als neue Religion, Aufklärung, aufgezwungen habt, damit niemand mehr auf den Gedanken kommt, euer Schicksal, das Nein zum Leben der Völker zu sein, Martin Buber, als weltliches Dasein Jahwes des Satans zu deuten. Ihr habt immer gewusst, dass euch von uns die Abschüttelung des Jochs Jakobs droht, laut 1. Mose 27,40. Und seit Jahrhunderten richtet ihr an Jahwe das Stoßgebet, dass er dieses Schicksal von euch abwendet. Talmud Megillah, Folge 6b. So war eure Weltpolitik so gestaltet, dass sie euer Flehen bewährt. Und die Völker haben es nicht bemerkt, sondern Deutschland für den Kriegstreiber gehalten. Die Erfindung der Holocaustkirche ist euer Unternehmen, in eigener Regie eure Gebete in Wirklichkeit zu überführen. Damit habt ihr euch von Jahwe abgewandt. Da ist nun nichts mehr, das euch als Volk erhalten wird. Israel ist kein Thema mehr. Enthüllt ist das Geheimnis der Beschneidung eurer männlichen Nachkommen am 8. Tag nach der Geburt. Sie ist die Traumatisierung, die Hebräer zu Juden macht, denen dadurch eine namenlose Angst zum Lebensgefühl wird, die sie mit bedingungslosem Gehorsam gegen Jahwe bekämpfen. Diesen Weg habt ihr mit dem Holocaust-Narrativ für immer verlassen. Jetzt wird euch die frei flottierende Angst in den Wahnsinn treiben. In diesem Zustand werdet ihr Dinge tun, die die Herrscher der Völker gegen euch aufbringen, von denen ihr jetzt verschlungen werdet. Doch von ihm kommt auch die Rettung für Israel dadurch, dass sie der Knabenschändung, notfalls mit Gewalt, ein Ende setzen. Diese Rettungstat macht Satans Volk zu einem Menschenvolk binnen 40 Jahren. Den nicht mehr durch die Beschneidung traumatisierten Nachkommen Israels wird man die völkermörderischen Jahwe nicht länger als ihren Gott aufschwatzen können. Sie werden den Weg Gilad Atzmons beschreiten und sich von Jahwe freimachen. Er hat Jahwe als eine böse Gottheit erkannt und reagiert, wie Menschen allgemein auf das Böse reagieren. Im Talmud, Megillah 6b, ist dokumentiert, dass ihr das deutsche Volk für den Frevler haltet, der euch entmachten wird. Von daher der Hass gegen unser Volk. Es ist heiliger Hass, der keinen irdischen, endlichen Anlass hat. Schon gar nicht die Judenverfolgung im 20. Jahrhundert. Ein Heiliger unserer Tage, der Erzlügner und zweifache Nobelpreisträger für Literatur und Frieden, Eli Wiesel, ist mein Zeuge. Er schreibt, Zitat: Jeder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Hasses bewahren, des gesunden männlichen Hasses gegen das, was der Deutsche verkörpert und was im Wesen des Deutschen liegt. Zitat Ende aus Eli Wiesel, Appointment with Hate, Legends of Our Time, New York, 1968, Seite 177. Ein halbes Jahrhundert vor ihm und ohne die Erfahrung der deutschen Judenpolitik zwischen 1933 und 1945 schrieb der vielgelesene Jude Czeskel Zvi Klötzel, Zitat: Ich glaube, man könnte beweisen, dass es im Judentum eine Bewegung gibt, die das getreue Spiegelbild des Antisemitismus ist. Und ich glaube, dieses Bild würde vollkommener werden wie nur irgendeines. Und das nenne ich das große jüdische Hassen. Man nennt uns eine Gefahr für das Deutschtum. Gewiss sind wir das, so sicher wie das Deutschtum eine Gefahr für das Judentum ist. Aber will man von uns verlangen, dass wir Selbstmord begehen? An der Tatsache, dass ein starkes Judentum eine Gefahr für alles Nichtjüdische ist, kann niemand rütteln. Alle Versuche gewisser jüdischer Kreise, das Gegenteil zu beweisen müssen, kann also als ebenso feige wie komisch bezeichnet werden. Und als doppelt so verlogen wie feige und komisch. Ob wir die Macht haben oder nicht, das ist die einzige Frage, die uns interessiert. Und darum müssen wir danach streben, eine Macht zu sein und zu bleiben. Zitat Ende. Czeskel Zvi Klötzel, Das große Hassen, Janus Nummer 2, 1912. Zitiert nach Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage, Hammer Verlag, Leipzig 1944, Seite 307. Die Zeiten, in denen wir Deutsche uns gar nicht mehr trauten, solche Gedanken an uns heranzulassen, sind endgültig vorbei. Ihr werdet nie wieder vorschreiben können, wie wir zu denken haben. Die deutsche idealistische Philosophie, insbesondere das Denken, das Hegel der Menschheit gezeigt hat, ist auferstanden. Gott und Mensch kann danach nicht mehr als getrennt gedacht werden. Der Atheismus ist damit undenkbar geworden. Gott ist nicht im Jenseits. Er erscheint sich als Welt, um sich zu erkennen. Die Weltgeschichte ist die Entwicklung seines Selbstbewusstseins. In ihr geht es also vernünftig zu. Was wirklich ist, ist vernünftig. Was vernünftig ist, ist wirklich, laut Hegel. Geschichte ist keine Tatsache, die man als solche im Tatbestand eines Gesetzes fassen kann. Der Holocaust ist keine Tatsache, schon gar nicht offenkundig. Das strafrechtliche Verbot, den Holocaust zu leugnen, ist das Verbot, euren Gott Jahwe und seine Macht in der Welt zu leugnen. Die Holocaust-Religion ist die allen Völkern feindliche Fremdherrschaft des Judentums. Schon Jesus, der Christus, hat euch Juden als vom Teufel abstammend gekennzeichnet. Johannes 8,44. Und das Wirken des Rabbinats, Schriftgelehrte und Pharisäer, als das Machen der Juden zu Kindern der Hölle verurteilt. Matthäus 23,15. Das religiöse Argument hat wieder einen Boden im Vernunftdenken. Und die Vernunft erkennt euch auf der Grundlage eurer heiligen Bücher als Satanisten. In der Offenbarung des Johannes, Apokalypse, werdet ihr als Synagoge des Satans identifiziert. Offenbarung 3,9. Ihr betrügt die Welt. Dieses Wissen nimmt euch alle Macht, auch die Macht des Geldes. Dieser Machtverlust ist Hoffnung für euch. Die Deutung eurer Existenz in der Begrifflichkeit der Vernunft ist die einzig verlässliche Garantie für euer Überleben in den Völkern. Nun nicht mehr als eine exklusive Kultgenossenschaft, sondern als Einzelwesen und geduldete Fremdlinge. Diese Gnade wird euch zuteil durch das Wort des Apostels Paulus, des Begründers der christlichen Theologie, dass ihr Feinde seid um unseretwillen. Römer 11, Vers 20. So ist es unsere Schuldigkeit, diesen Feind nicht zu töten. Die deutsche idealistische Philosophie hebt an, mit dem Schuster aus Görlitz, Jakob Böhme, 1575 bis 1624. Er hat den Schlüssel gereicht zur Erkenntnis der Wahrheit der deutsch-jüdischen Feindschaft, die Paulus noch als ein Geheimnis ausgesprochen hat. Zitat: Ich will euch, liebe Brüder, nicht verhehlen dieses Geheimnis, auf das ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlasst. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, und alsdann wird das ganze Volk Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht in Jesaja 59, 20, Jeremias 31, 33, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwendet das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium sind wir zwar Feinde um euretwillen, aber nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Zitat Ende. Römer 11, 25 bis 29. Ihr seid die Widerwärtigkeit, ohne die wir nicht wüssten, was wir sind, nach Jakob Böhme. Und wir sind vielleicht die Zuchtrute Jahwes, durch die ihr euch antreibt, diese Widerwärtigkeit zu sein. Uns verbindet nicht Völkerfreundschaft, sondern heilige Feindschaft. Merkt ihr, wie lächerlich und zugleich gefährlich es ist, dieses Heilsgeschehen in der Holocaustkirche verstecken zu wollen? Wenn ihr diese nicht freiwillig verlasst, wird euer Volk unter ihren Trümmern begraben werden. Seht ihr nicht die Sturmwolken am Horizont? Die Holocaust-Justiz bröckelt. Der Aufstand wird beflügelt von Thomas Fischer, dem Verfasser des einflussreichsten Kommentars zum Strafgesetzbuch. Er treibt das Bundesverfassungsgericht vor sich her. Dieses hat mit dem Wunsiedelbeschluss vom 4. November 2009 reagiert. Fischer hatte in seiner Monographie aufgezeigt, wie seine Richterkollegen den Ausdruck »in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören« bei der Bestimmung des von § 130 StGB geschützten Rechtsguts missbrauchten. Mit dem Wunsiedelbeschluss schien das Bundesverfassungsgericht die schlimmsten Auswüchse beseitigen zu wollen. Das war aber wieder nur eine talmudische Täuschung. Thomas Fischer aber gibt keine Ruhe. In Rand Nummer 25 der Erläuterung von § 130 StGB, Volksverhetzung in der Begehungsform der Holocaustleugnung, deckt er auf, dass die Rechtsprechung von einer Beweislastumkehr ausgeht. Der Beschuldigte werde mit dem Beweis belastet, dass sein Leugnen des historischen Gesamtgeschehens Holocaust keine Billigung desselben sei. Man nennt das eine Probatio Diabolica, teuflische Beweisführung. Das ist eine tickende Zeitbombe. Und es sieht so aus, als würde diese gerade hochgehen. dass zur Auslösung des staatlichen Strafanspruchs der Staat die Schuld des Angeklagten beweisen muss, ist das Fundament der Rechtsstaatlichkeit. Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat zu bezeichnen, ist eine offenbare Lüge. Zwar war sie zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsstaat, aber jetzt lieferte das Bundesverfassungsgericht mit dem Haferbeck-Beschluss den jeden unmittelbar einleuchtenden Beweis an einem konkreten Beispiel, das jedem redlich gesonnenen Bürger unter die Haut geht. Und dieser Beschluss geht über die Feststellung Fischers weit hinaus. Das Besondere daran ist der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht mit der Gleichsetzung von Leugnung und Gutheißen tief in die talmudische Rabulistik eingetaucht ist. Dieses Sprachwerk ist für einen christlich geprägten Menschen so exzeptionell, dass es verdient, mit der entscheidenden Aussage im Wortlaut wiedergegeben zu werden. Ihr würdet sonst wieder bestreiten, dass so etwas in der Welt ist. Die Reaktion des Christen darauf ist tiefste Verachtung für die Verfasser des Beschlusses. Die Karlsruher Missetäter formulieren, Zitat: Nach den vorgenannten Grundsätzen ist davon auszugehen, dass die Tatbestandsmerkmale der Billigung und Leugnung eine tatbestandsmäßige Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens indizieren. Für die Tatbestandsvariante der Leugnung gilt nichts anderes. Die Überschreitung der Friedlichkeit liegt hier darin, dass die Leugnung als das Bestreiten des allgemein bekannten unter dem Nationalsozialismus verübten Völkermordes vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nur so verstanden werden kann, dass damit diese Verbrechen durch Bemäntelung legitimiert und gebilligt werden. Die Leugnung wirkt damit ähnlich wie eine Billigung von Straftaten, die in § 140 Strafgesetzbuch auch sonst unter Strafe gestellt ist. Und kommt auch ihrerseits der Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft nach § 130 Absatz 4 StBG gleich. Bundesverfassungsgericht vom 22.06.2018, 1 BVR 673-18. Zitat Ende. Das ist Rechtsbeugung in reinster Form. Die kriminelle Energie, mit der sie in Szene gesetzt worden ist, ist atemberaubend. Handstreichartig maßen sich die roten Roben eine überverfassungsrechtliche Derogativgewalt an, Ausnahmen von Grundrechten anzuerkennen. Herr über das Grundgesetz sind Bundestag und Bundesrat. Allein sie können mit Zweidrittelmehrheit Änderungen des Grundgesetzes beschließen. Karlsruhe hätte also der Verfassungsbeschwerde von Ursula Haferbeck stattgeben müssen, nachdem sich die Richter endlich dazu bekannt hatten, dass das Verbot der Holocaustleugnung ein Sondergesetz gegen eine bestimmte Meinung ist und damit unter das im Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz enthaltene Verbot fällt. Die Beanspruchung einer Anerkennungskompetenz für Ausnahmen von Grundrechten verstößt gegen das verfassungsrechtliche Gewaltenteilungsprinzip, Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Karlsruhe hätte § 130 Absatz 3 StGB für nichtig erklären müssen. Es hätte dem Gesetzgeber allenfalls signalisieren dürfen, dass es ein Verbotsgesetz als ein grundrechtseinschränkendes Gesetz im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 Grundgesetz passieren lassen würde, wenn diese unter Beachtung des Zitiergebots des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 verabschiedet würde. Wollen sich die Richter etwa mit der Einlassung verteidigen, dass ihnen diese Rechtslage nicht bewusst gewesen sei? Sicher nicht. Den Hütern der Verfassung war selbstverständlich bewusst, dass im Jahre 2009, als das Problem offen erkannt war, der Bundestag das Verbotsgesetz nicht noch einmal beschließen würde. Die Verfassungsrichter A.D. Hassemer und Hoffmann-Riem hatten bereits öffentlich ihre Bedenken kundgetan. Man hätte sich auch daran erinnert, dass die CDU-Fraktion des Bundestages sich 1994 geschlossen gegen das Verbotsgesetz ausgesprochen hatte. Dem damaligen Zentralratsvorsitzenden Bubes war es nur knapp gelungen, die Abgeordneten umzustimmen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wird wohl die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, um sicherzustellen, dass der Judenheit das Leugnungsverbot nicht aus der Hand geschlagen wird. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, war die Herauslösung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Gewaltenteilungsgefüge des Grundgesetzes, damit dieses in die Lage kommt, das Leugnungsverbot ungeachtet der Artikel 19 und 79 Grundgesetz zu retten. So ist es geschehen. Was sich im Falle Haferbeck ereignet hat, ist der Übergang der Verdeckten in eine offene Fremdherrschaft. Denn welcher Wille kann jetzt noch als bestimmend für das Bundesverfassungsgericht gedacht werden? Als Organ der jüdischen Fremdherrschaft über das deutsche Volk hat sich Karlsruhe auch kaltschnäuzig über das grundgesetzliche Rückwirkungsverbot für Strafnormen, Artikel 103 Grundgesetz, hinweggesetzt. Im Zeitpunkt der Tatbegehung durfte Ursula Haferbeck davon ausgehen, dass Artikel 5 Grundgesetz uneingeschränkt gilt. Es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass ausgerechnet der Haferbeck-Beschluss allen Juristen, die als Staatsanwälte oder Richter in Holocaust-Fällen tätig, auf eine Verurteilung abgezielt haben, jetzt die Schamröte ins Gesicht treiben wird. Sie müssen sich schämen, weil sie es unterlassen haben, durch Vorlage beim Bundesverfassungsgericht die Nichtigkeit des Leugnungsverbotes geltend zu machen. Sie waren zu feige. Das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt ausgesprochen hat, dass das Leugnungsverbot gegen Artikel 5 Grundgesetz verstößt, war jedem juristischen Laien, also auch jedem Juristen, einleuchtend. Damit waren in jedem Leugnungsfall die Voraussetzungen für eine Vorlage nach Artikel 100 Grundgesetz, die dort zwingend vorgeschrieben ist, gegeben. Damit nicht genug. Der Vorwurf der Feigheit gilt allen Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten und Notaren, mithin den Wahrern des Rechts in unserem Lande. Sie haben weggesehen und geschwiegen. Auch dann noch, als ihre Kollegen ins Gefängnis geworfen wurden, weil sie in Leugnungsfällen die Angeklagten verteidigt haben mit dem Argument, dass ihre Mandanten nicht die Unwahrheit gesagt haben und die Richtigkeit ihrer Behauptung beweisen könnten. Der Holocaustismus betrifft nicht nur eine unbedeutende Nische des Lebens unseres Volkes, sondern den Kern unserer geistigen Existenz, in dem sich bei selbstbestimmter Prägung des völkischen Bewusstseins unser Identitätserlebnis herstellt, durch das wir erst ein Volk mit Willensfähigkeit, also Staat, sind. Es ist euer Kriegsziel, diesen Bildungsprozess für alle Zukunft zu unterbinden. Es ist das die talmudische Modalität des Völkermordes. Dieses Ziel könnt ihr nur erreichen, wenn es euch gelingt, den Widerspruch gegen das Holocaust-Narrativ durch ein gesellschaftliches Sanktionssystem zu unterdrücken. Der Schlussstein desselben ist die Holocaust-Inquisition, die den Namen Justiz nicht verdient. Das auf deutschem Boden in der Vergangenheit hochentwickelte Rechtssystem ist durch eine neue Barbarei ersetzt. Der Haferbeck-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes macht diese jetzt sichtbar. Erste Anzeichen sprechen dafür, dass das jetzt Richtern und Staatsanwälten bewusst wird und diese ihre weitere Mitwirkung in diesem System verweigern. So hat das Landgericht Hannover im Berufungsverfahren eines erstinstanzlich verurteilten Holocaust-Leugners auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Verurteilten freigesprochen. Bemerkenswert ist, dass das Berufungsgericht sich ausdrücklich auf den vorstehend zitierten Ausschnitt aus dem Haferbeck-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts bezieht und diesen klar und eindeutig gegen die Intention der Karlsruher Richter dem Freispruch zugrunde gelegt hat. Folgerichtig hat die gleiche Staatsanwaltschaft, die den Freispruch beantragt hatte, diesen mit der Revision angegriffen. Damit ist ein innerbehördlicher Konflikt in der Staatsanwaltschaft Hannover öffentlich geworden. Ein einmaliger Vorgang. Wir werden genau beobachten, wie die Karrieren der Vorsitzenden Richterin Goldmann und der Staatsanwältin Müller-Sommerfeld, die den Freispruch verantworten, verlaufen werden. NS40JS81-13 42-18 Die erste Staatsanwältin Wortmann, die die Revision mit den rechtsfeindlichen Argumenten des Bundesverfassungsgerichtes begründet, NZS 1101 JS 15658-18 vom 26.02.2019, wird wohl in einem freien Deutschland als Juristin keine Verwendung mehr finden. Sie hat sich ehrlos gemacht. Ihr beraubt die als Holocaustleugner identifizierten Deutschen des Rechts, ihre Meinung öffentlich zu äußern, mit der Begründung, dass diese geeignet ist, Zitat, die dem Äußernden geneigte Zuhörerschaft zur Aggression und zu einem Tätigwerden gegen diejenigen zu veranlassen, die als Urheber oder Verantwortliche der durch die Leugnung implizit behaupteten Verzerrung der angeblich historischen Wahrheit angesehen werden. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass der behauptete Wirkungszusammenhang, Nexus, eine reine Erfindung ist, wo sind die empirischen Belege, ist mit diesem Argument das Prinzip der bürgerlichen Freiheit negiert. Weil andere das Recht brechen, wenn sie meine Gedanken zur Kenntnis nehmen, werden diese Gedanken verboten. Wer sich so etwas einfallen lässt, ist ein Feind des Rechts. Ist dieser Bundesverfassungsrichter, dann ist er ein hochgefährlicher Feind des Rechts. Das ist die Lage in der OMF-BRD. Die Strafbarkeit der Holocaustleugnung ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Das Bundesverfassungsgericht schützt damit den Grundstein, auf dem ein alles durchdringendes System der Gedankenpolizei errichtet ist. Sein Erscheinungsbild hat der Dampfplauderer Peter Sloterdijk in der Zeitschrift Cicero zutreffend beschrieben. Zitat. Was den von außen kommenden Beobachtern unserer Verhältnisse sicher am stärksten ins Auge springen würde, obschon für uns durch seine Alltäglichkeit fast unsichtbar geworden ist, wir haben uns unter dem Deckmantel der Redefreiheit und der ungehinderten Meinungsäußerung in einem System der Unterwürfigkeit, besser gesagt, der organisierten sprachlichen und gedanklichen Feigheit eingerichtet, das praktisch das ganze soziale Feld von oben bis unten paralysiert. Zitat Ende. Ihr, Söhne des Bundes, seid die Meister, die dieses System erschaffen habt. Man möchte euch ob dieser Leistung gratulieren. Keinesfalls darf man euch dafür schelten. Ein Feind ist Feind, weil er handelt wie ein Feind. Das ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, dass manche der Unsrigen meinen, man müsste Juden wie Freunde behandeln. Freunde hat man als Einzelwesen im Umgang mit Einzelwesen. Als Volk im Verhältnis zu Volk ist die vernünftige Verkehrsform die Einheit von Krieg und Frieden. Im Verhältnis zur Judenheit ist bestimmt das Moment des Krieges, weil Jahwe es so will. Es ist deshalb ein heiliger Krieg. In diesem Krieg ist jeder Gewinner und Verlierer. Gegenwärtig seid ihr Gewinner und wir Verlierer. Für uns ist das die günstigere Ausgangslage, denn der Verlierer lernt und ist der Gewinner von morgen. Ihr aber verfault an der Sonne des Sieges. Amen. So sei es.